Das war Blockchain 2.0, einfach erklärt, weit mehr als nur Bitcoin. Geschrieben von Julian Hosp, gelesen von mir selbst. Erschienen 2018 im Finanzbuchverlag. Auf Wiederhören bei Audible.